Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense, brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des Wölferradios, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Einen Tag verspätet wegen der englischen Woche, die ja nicht so pralle gelaufen ist für uns. 1-5 gegen Dortmund, kann man nicht viel zu sagen, muss man aber viel zu sagen. Genau das werden wir tun. Wir werden so ein bisschen natürlich analysieren und wir werden darüber sprechen, was da abgelaufen ist. Unter anderem mit Kai Tresco. Er ist VfL-Fan aus Hessen, reist pro Spiel 250 Kilometer an, eine Strecke. Und sitzt in der Nordkurve und erzählt uns, wie er das Ganze gesehen hat und wie man dort in Hessen als VfL-Fan so überlebt. Und Thema ist natürlich auch das bevorstehende Spiel gegen Werder Bremen. Darüber spreche ich mit dem TV-Journalisten Patrick Kreitz aus Bremen. Ein Satz mit X. Ich denke, es ist für beide so eine Standortbestimmung. Wie weit sind wir jetzt? Ja, was, ich glaube, beide Mannschaften können dem Gegner aufzeigen, wo sie noch Probleme haben, und beide Mannschaften werden auch sehen, was schon richtig gut läuft. Das sagte Dieter Hecking vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz. Und ja, Standortbestimmung. Die eine Mannschaft zeigt der anderen, wo es schon gut läuft, beziehungsweise nicht so gut läuft. Da habe ich eine einfache Antwort drauf. Bei Borussia Dortmund läuft es schon sehr, sehr gut, aber beim VfL Wolfsburg leider noch nicht. Was Dieter Hecking nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt hat, das hören wir jetzt. Ich muss sagen, ich bin nicht unzufrieden, vom Ergebnis her absolut enttäuscht. Ja, ich habe es vorher gesagt, es kann sein, dass wir das Spiel verlieren, aber es soll ein tolles Spiel werden. Ich denke, es war für mich ein hochklassiges Spiel, ja, wo beide Mannschaften mit tollen offensiven Fußball versucht haben, dem Gegner weh zu tun. Aber man hat eben gesehen, dass dann eben auch die Konsequenz da sein muss, die besten Möglichkeiten zu nutzen, und das hat Dortmund heute vorgemacht. Ja. Und zwar deutlich, das muss man so sagen, auch wenn das 3-1 abseits war und man vielleicht noch nicht ganz wach oder auf dem Platz war bei den ersten beiden Gegentoren. Die Mannschaft hat Moral gezeigt, hat nochmal den Anschlusstreffer erzielt, aber dann hinten raus, ja, sich dann doch noch abschießen lassen mit dem 4-1 und dem 5-1. Ich habe hinterher gesagt, bei Facebook beziehungsweise habe ich es gepostet, Charaktertest nicht bestanden. Da gab es einige Zuschriften zu, dass man das ja so nicht sagen könnte und Charakter der Mannschaft stünde nicht so sehr in Frage. Das habe ich auch gar nicht gemeint, und es ist dann auch mal ganz gut, wenn ich es an dieser Stelle richtig stellen kann. Es geht mir nicht darum, dass die Mannschaft nicht wollte oder dass die Mannschaft sich nicht alles versucht hat, insbesondere nach dem Anschlusstreffer tatsächlich auch noch zum Ausgleich zu kommen. Das ist auch nicht das, was ich gemeint habe, sondern es geht darum, dass man, wenn man dann sieht, man fängt das 3-1 und man geht dann in die Schlussphase, dass man eben dann nicht noch das 4. und das 5. bekommt. Das hat für mich auch etwas mit Charakterfestigkeit zu tun, dass der Kopf eben nicht runtergeht, und dass man tatsächlich alles versucht, sich dagegen stemmt, da letztendlich das Debakel zu verhindern. Denn, seien wir ganz ehrlich, hätten wir ein 3-1 ja, kassiert und hätten damit das Spiel dann sozusagen über die Runden gebracht, das Spiel wäre 3-1 ausgegangen, dann hätte man gesagt hinterher, ja, okay, man hat früh die Tore gekriegt, hat aber Moral gezeigt, man hat das Anschlusstor gemacht, war drauf und dran, mit guten Chancen Dortmund das Leben schwer zu machen, vielleicht sogar einen Ausgleich zu erzielen, und bekommt dann das 3-1, das auch noch ein Abseitstor war. Ja, da können wir grundsätzlich erstmal mit leben, auch wenn natürlich eine Heimniederlage nie besonders schön ist. Was dann aber passiert ist, sorgt dafür, dass wir uns sozusagen von der Stimmung her noch weiter nach unten bewegen. Nämlich das 4 und das 5-1, eine 1-5 Heimklatsche ist was ganz anderes. Und da hätte ich von der Mannschaft ein bisschen mehr Charakter erwartet oder erhofft, sagen wir es mal so, dass man sich da mit Zähnen und Klauen dagegen wehrt, sozusagen gegen dieses Ergebnis, und nicht sozusagen untergeht, weil das hat natürlich ganz, ganz weitreichendere Auswirkungen als beispielsweise eine 1-3 Niederlage. Das soweit meine Sicht, und das wollte ich dann in dem Sinne nochmal klarstellen. Also es geht nicht darum, dass ich jemandem unterstellen möchte, was wir in der Vergangenheit öfter mal diskutiert haben, irgendwelche Söldnermentalität oder nicht mit dem Kopf bei der Sache und so weiter. Das absolut gar nicht. Aber ich hätte von der Mannschaft insgesamt dann erwartet, dass sie sich etwas mehr gegen die Niederlage stemmt. Fakt ist nämlich, dass seit dem 1:5 sehr, sehr stark diskutiert wird und natürlich auch den O-Ton, den ich am Anfang der Sendung vorgespielt habe von Dieter Hecking, immer wieder auch herauskramt. Denn es geht um ja die Standortbestimmung, die viel beschriebene. Ja, wo stehen wir denn jetzt nur? Ein Sieg, eine Niederlage, zwei Unentschieden, das ist ja Mittelmaß. Und da muss man sich dann letztendlich auch fragen, ist man auf dem richtigen Weg, beziehungsweise darf man sich das auch fragen, ohne, und das möchte ich an dieser Stelle absolut betonen, jetzt alles in Schutt und Asche zu reden. Da komme ich gleich auch noch drauf, wenn es um die Würfelradio-Frage der Woche geht. Auf der einen Seite möchte ich an dieser Stelle davor warnen, jetzt alles ja negativ zu sehen, alles tot zu reden und zu hinterfragen. Wir brauchen für diese besondere Saison einen besonderen Spirit, den braucht die Mannschaft, den braucht die Fans. Wir müssen jetzt ganz schnell sehen, dass wir den Kopf wieder hochkriegen sozusagen und dass wir uns davon nicht runterziehen lassen und das am besten schon im Spiel gegen Bremen. Nichtsdestotrotz kann ich nach so einem 1:5 natürlich nicht zur Tagesordnung übergehen und wollte ein bisschen auch aufgreifen, was vielleicht auch die Gründe gewesen sind für die Niederlage, aus meiner laienhaften kleinen Fansicht sozusagen. Denn ich habe ganz, ganz viel gelesen, was angeblich schuld gewesen ist. Die Abwehr war scheiße, das Mittelfeld war scheiße, der Sturm war scheiße, der Trainer war scheiße, die Einkaufspolitik ist scheiße. Wahrscheinlich stand auch noch der Neptun im 7. Haus des Uranus, irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Wie gesagt, das sind alles Argumente, die viel aus der Emotion heraus geäußert worden sind, die ich auch, ja, gelten lassen möchte, weil Fußball ist ja Emotion. Ich möchte das Ganze aber noch ein bisschen auf ein anderes Level heben oder einen anderen Level heben und mal tatsächlich auch uns vom Fußballerischen her nähern und die Sache aufarbeiten. Denn mir sind eigentlich drei Sachen aufgefallen, die man tatsächlich auch sozusagen faktisch belegen kann, warum es gegen Borussia Dortmund nicht gereicht hat zu einem besseren Ergebnis. Da wäre zum ersten für mich das Spiel ohne Ball. Dortmund hat eindeutig einen sehr, sehr viel höheren läuferischen Aufwand betrieben. Die Mannschaft von Thomas Tuchel ist 5 Kilometer mehr gelaufen als die Wölfe. Und was man ganz klar sagen muss, Dortmund geht in die Räume, die es braucht. Und die schafft man nur, wenn man ja mehr Sprints, mehr Läufe macht. Dortmund hat insgesamt 70 intensive Läufe, so heißt das in der Statistik, bei Bundesliga.de, mehr gemacht als der VfL. Auch mehr Sprints. Da frage ich mich, und da zitiere ich gerne das vom Verein ausgegebene Motto dieser Saison, the extra mile. Die extra Meile ist nicht der VfL gelaufen, muss man ganz klar sagen an der Stelle. Und natürlich kommt man dann auch nicht in die Räume, um dann sozusagen gefährlich wirken zu können. Auch wenn wir uns zahlreiche Chancen rausgespielt haben und es an der Chancenverwertung auch natürlich mitgelegen hat. Aber das ist so eine Erklärung, warum Borussia Dortmund auch immer sehr, sehr gefährlich in unseren Gefilden ja sozusagen unterwegs war. Als zweite, was ich sagen möchte, ist das Umschaltspiel. Da sind wir wieder beim Thema Laufen und beim Thema Sprints. Kollege Aubameyang, ja, zweifacher Torschütze, der hat zu viele Sprints gemacht wie Julian Draxler, Mario Gomez und Jakub Błaszczykowski. Und zwar fast zusammen. Also der hat genauso viel wie drei Spieler von uns im Spiel gesprintet. Ähnliches gilt für Pulisic, Dembele und Guerrero. Das ist ein Punkt, da hat man, das sieht man ja auch auf dem Feld. Es geht sofort die Post ab, sofort sind die Außenspieler steil unterwegs und da sind ja auch die Tore dadurch gefallen, vor allen Dingen auch das 3-1 und das 4-1. Voraussetzung dafür aber ist, für dieses Umschaltspiel, dass man den Ball natürlich gewinnt vom Gegner. Und da hat Dortmund eine 52-prozentige Zweikampfquote gehabt. Das heißt, die haben die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen, konnten also dann tatsächlich auch ihr Umschaltspiel aufziehen. Im Umkehrschluss haben wir nicht gut genug zurückgearbeitet. Wir konnten dann in dem Moment, wo Dortmund umgeschaltet hat, eben nicht die Umkehrbewegung machen. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass das so offen aussah, so weiträumig, kein Verteidiger offensichtlich da war. Das mal ganz abgesehen von den Geschwindigkeitsvorteilen, die Dortmund offensichtlich hat gegenüber unseren Defensivspielern. Das ist aber auch, in Anführungsstrichen, wichtig, aber auch nicht mega entscheidend, weil man natürlich es durch einen stabileren Defensivverbund oder aber auch ein besseres Stellungsspiel theoretisch kompensieren kann. Es ist schwer, aber man kann es. Und das dritte ist das Aufbauspiel. Die meisten Fehlpässe auf dem Platz haben Jeffrey Bruma und Philipp Wollscheid gespielt. Das hat natürlich was damit zu tun, dass sie sehr früh unter Druck gesetzt worden sind und dann natürlich nicht den kontrollierten Pass anbringen konnten. Und daran hakt es. Also man hat genau gesehen, wenn wir versuchen, das Aufbauspiel zu kreieren und du hast von hinten raus nicht die Sicherheit, dann führt das natürlich nicht dazu, dass du nach vorne Gefahr entwickeln kannst oder eine größere Gefahr entwickeln kannst. Und das sind für mich so die drei Punkte, Spiel ohne Ball, Umschaltspiel und Aufbauspiel, wo es dann letztendlich gehakt hat. Denn, und das muss man auch mal sagen, Kategorie Ball, Besitz oder Passquote, sind wir mit Borussia Dortmund gleich auf gewesen. Das war nicht schlechter. Man hat mehr Torschüsse gehabt, 15 zu 10, aber natürlich die Effektivität hat gefehlt. Aubameyang 3 Torschüsse, 2 Tore, Mario Gomez 2 Torschüsse, nur um da im Vergleich zu setzen, und kein Tor. Alles ein bisschen unglücklich gewesen, aber ich will quasi ein bisschen weg von der Gefühlslage, dass irgendwie alles irgendwie komisch war und Mario Gomez ein bisschen dass das Glück auch gefehlt hat. Ja, das ist sicherlich auch richtig, aber aus meiner Sicht sind die drei Punkte, die ich aufgezählt habe, ein bisschen mehr erklärbar und hat wenig damit zu tun, was jetzt jeder vielleicht individuell für ein Bauchgefühl hat. Und natürlich geht in diese Richtung auch die Wölfe-Radio-Frage der Woche, die ich an euch gerichtet habe, nämlich Alarmsignal oder Ungeduld. 1:5 gegen Dortmund, liegt jetzt alles in Schutt und Asche, war der ja durchaus zufriedenstellende Saisonstart bis dahin nur Augenwischerei. Oder ist das Umfeld zu ungeduldig? Sind wir zu ungeduldig mit einer jungen Mannschaft, die sich noch nicht eingespielt hat und der momentan auch so ein bisschen das Glück fehlt, die Buden zu machen, die man vielleicht so, ja, wenn man einen Lauf hat wie Dortmund, einfach so macht. Dazu haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben. Logischerweise betreibt die VfL-Fans um. Und User Raphael schreibt, ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Die Mannschaft, die viele neue Gesichter hat, braucht Zeit, um sich einzuspielen. Dann passt aber das eigenformulierte Ziel mindestens Platz 6 nicht. Denn es ist klar, dass der Umbruch, der ohne Zweifel da ist, Zeit benötigt. Nur welcher Verein hat heutzutage in der Bundesliga noch großartig Zeit als gut? Soweit User Raphael. Userin Alexandra ist trotz allem durchaus noch optimistisch. Sie sagt, andere Mannschaften bekommen die Zeit, damit sich Automatismen entwickeln können. Von Wolfsburg wird das sofort erwartet. Diese junge Mannschaft spielt ja nicht schlecht, bis auf die Defensive Dienstag. Aber ansonsten ist alles vorhanden. Die Tore werden schon noch fallen. Ja, das hoffen wir doch auch. Andere sehen das Ganze allerdings nicht so optimistisch. User Scattershot ist da schon ein bisschen kritischer unterwegs. Er sagt, rein vom Ergebnis her liegen wir derzeit in Schutt und Asche, aber auch taktisch haben wir in diesem Spiel vieles, wenn nicht sogar alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Dortmund lebt von seinen schnellen Offensivspielern und dem frühen Pressing. Und was machen wir? Kommen Dortmund sogar noch entgegen und verteidigen teilweise 30 Meter vor dem eigenen Strafraum auf einer Linie und lassen uns so durch unsere noch im Vergleich zu Dortmund langsamen Spieler so einfach überrumpeln. Und nach so einem Spiel, sei es auch noch so früh in der Saison, einfach zum Alltag überzugehen, würde ich für falsch halten. Soweit User Scattershot. Und User Diego 1953, die älteren Wölfe-Radio-Zuhörer werden sich erinnern, hatte ich ja letzte Saison zu Gast, als es schon um die Trainerfrage ging. Er gibt auch seine Meinung zu Protokoll, die sich nicht viel geändert hat. Warum sollte sie auch? Ist ja sein gutes Recht, sie zu haben. Und er meint, das taktisch katastrophale defensive Fehlverhalten als noch nicht eingespielt oder fehlendes Glück zu bezeichnen, dazu gehört schon eine Portion Betriebsblindheit. Der Trainer hat es vor dem Spiel gesagt, das Spiel wird zeigen, wo wir stehen, hat es, taktisch geht es nicht schlechter. Soweit User Diego 1953. Mir ist aber, wie gesagt, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht, um Lothar Matthäus zu zitieren, den Sand in den Kopf stecken, sondern tatsächlich ja den Kopf hochkriegen und wieder positiv nach vorne schauen, weil wir können ja jetzt A, den Spielbetrieb nicht einstellen, was natürlich sowieso nicht geht, und B, was bringt es denn? Wir haben noch so viele Punkte zu vergeben in dieser Saison, ein oder zwei sind es ja noch, bis nächstes Jahr im Mai, und da müssen wir gucken, dass wir da alle zusammen, ja, ich will nicht sagen rauskommen, denn so tief sitzt jetzt die Krise nicht aus meiner Sicht, aber dass wir möglichst jetzt wieder die Kurve kriegen und eine kleine Serie starten, und die Gelegenheit dazu ist ja beim Spiel gegen Bremen und gegen Mainz durchaus da. Und darüber, aber auch natürlich auch über das Spiel gegen Dortmund möchte ich sprechen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Mir ist ganz wichtig beim Wölferadio, dass immer möglichst viele Fans auch zu Wort kommen. Deswegen werde ich das auch weiter forcieren. Habt ihr eben auch gemerkt, eure Meinung, die ist mir wichtig. Ich finde, das sollte auch gehört werden. Und deswegen werde ich auch in loser Abfolge immer mal wieder Fans zu Wort kommen lassen, die ja sozusagen eine besondere Spezies sind, nämlich Leute, die nicht aus Wolfsburg kommen und trotzdem VfL-Fan sind. Und so einen habe ich heute am Telefon, und zwar ist das Kai Tresco. Hallo Kai. Hi Lenny, grüß dich. Kai kommt nämlich aus der weltbekannten Stadt Rothenburg an der Fulda. Das liegt in Hessen, für diejenigen, die es nicht so genau wissen. Und ja, er hat eine Dauerkarte, sitzt im Block 12 zusammen mit seinem Vater und fährt für ein Heimspiel mal eine Strecke locker 250 Kilometer. Da ziehe ich meinen Hut. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber zuerst will ich natürlich wissen, Spiel gegen Dortmund, warst du auch da natürlich? Da frage ich mal, hat sich der Weg denn diesmal gelohnt? Erstens mal muss man ja mal von absehen von der momentanen Verkehrslage durch die Messe und alles. War erstmal total tierisch schwer, einen Parkplatz zu bekommen. Also war man da eigentlich auch schon ein bisschen genervt von der Situation her. Ja, im Großen und Ganzen, man hat gedacht, Dortmund kommt, Abendspiel, volle Hütte, gute Dortmund-Fans, die schön Stimmung machen, unsere Nordkurve, die dagegen hält, aber im Endeffekt, steht man jetzt mit 0 Punkten da und ich denke, man konnte einige Erkenntnisse nach dem Spiel gegen Dortmund ziehen. Wo steht denn der VfL dann deiner Ansicht nach im Moment? Ja, also ich finde es halt momentan schwierig. Ich habe mir viele Gedanken gemacht über das Spiel und nach dem Spiel ist man natürlich eh erstmal emotionsgeladen, sage ich mal. Und jetzt nach einer gewissen Zeit zum drüber nachdenken, ist es schwierig. Also ich würde sagen, der VfL, der ist momentan so ein bisschen in der Schwebe, weil man konnte das Spiel gegen Köln nicht werten, finde ich. Das Spiel gegen Hoffenheim war man klar besser, aber man hat halt die Tore nicht gemacht. Und Hecking hat ja im Interview gesagt, wir wollen jetzt gucken, die Standortbestimmung. Ja, und ich würde halt von meiner Seite oder von meinem Standpunkt aus her, gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf in allen Mannschaftsteilen. Gibt es da was Konkretes, was du so vielleicht als größte Baustelle einordnen würdest? Also ich sehe ganz klar zwei Baustellen. Und zwar, das ist der Partner von Jeffrey Puma, weil Wollscheid ist meiner Meinung nach nicht tauglich für die Bundesliga. Man hat das gestern gesehen und nicht ohne Grund hat er das vorher in Mainz und in Leverkusen nicht geschafft. Er ist zu langsam, er ist technisch limitiert und ich finde, das Einzige, was man ihm vielleicht wirklich zugutehalten kann, er hat ein gutes Auge für die Spieleröffnung und natürlich ganz klar vorne. Die Dinger müssen reingemacht werden und ich würde halt gerne nochmal vielleicht separat auf Mario Gomez zu sprechen kommen, später im Gespräch, wenn es passt. Aber jetzt würde ich einfach erstmal sagen, Abwehr und definitiv unsere Chancenverwertung. Die passt gar nicht. Du, wir können sofort auf Gomez eingehen, wenn du das möchtest. Sag ruhig. Also ich bin der Meinung, als es in der Transferperiode hieß, Mario Gomez kommt zum VfL, natürlich Weltklasse-Stürmer, keine Frage. Er hat gezeigt bei Stuttgart, dass er es kann. Er hat gezeigt bei Bayern. Er hat es jetzt bei Besiktas gezeigt. Aber viele sehen ihn als Heilsbringer und selbst bei seiner Weltklasse-Leistung, die er abrufen kann, kann ich trotzdem nicht von dem Mario Gomez erwarten. Er kommt jetzt hierher, macht zwei Spiele und schießt die ganze Liga kaputt. Und da muss man auch ein bisschen an die Transferpolitik denken von Klaus Allofs. Also ich hätte wenigstens noch einen Stürmer, weiß ich nicht, aus Frankreich, der vielleicht, ich denke zum Beispiel an Anthony Modest. Der kommt, der kann Gomez sich erstmal wieder an die Bundesliga dran gewöhnen und der Modest, der kommt in der zweiten Halbzeit rein, der macht dann vielleicht noch ein, zwei Tore, aber man hätte halt Gomez auch jetzt die Zeit geben müssen, sich wieder an die Bundesliga zu gewöhnen, weil das ist ja kein Vergleich zu der türkischen Liga. Soweit erstmal vielleicht zum Sportlichen. Wie hast du denn die Stimmung in der VW Arena wahrgenommen gegen Dortmund? Also ich bin der Meinung, nach der Ansprache des Kapos hat man schon gemerkt, dass auch wir alle im Stadion, wir sind sofort aufgesprungen, haben geklatscht und haben wirklich versucht, unsere positive Energie auf die Mannschaft zu übertragen. Und dann passiert natürlich das schnelle 1:0 in der vierten Minute. Das ist für jede Mannschaft oder für jeden Fußballer erstmal ein Schlag in die Magengegend. Und danach haben wir wirklich alles wieder versucht, stimmungstechnisch die Mannschaft zu unterstützen. Dann ist das 2:0 gefallen. Und dann hat letztendlich die Mannschaft nicht mehr geschafft, das Publikum, finde ich, so wirklich mit aus den Angeln zu reißen. Und die Stimmung war schon mal eindeutig besser. Ich weiß nicht, was momentan los ist. Irgendwie ist der Wurm drin, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Und trotzdem tut das natürlich deiner Liebe zum VfL keinen Abbruch. Wer aus Hessen kommt, extra für Heimspiele 250 Kilometer anreist, das ist ja schon was Besonderes. Wie kommt man denn dazu, in Nordhessen sozusagen VfL-Fan zu werden? Ja, das ist eigentlich wirklich eine lustige Geschichte. Ich bin aufgewachsen, meine Mutter früher Bayern-Fan gewesen. So, und als kleines Kind ist man da natürlich auch irgendwie, weil man es halt transportieren Pflicht hat, erstmal Bayern-Sympathisant. Und dann hatte ich eigentlich auch eine ganze Weile gar nichts so mit dem Fußball zu tun, außer halt selber mal ein bisschen gekickt im Verein und so. aber wirklich nie eigentlich so richtig Bundesliga verfolgt. Ja, und dann habe ich meinen Führerschein mit 17 gemacht und durfte dann halt mit meinem Vater fahren. Und da hat mein Vater einfach mal gesagt, komm, wir fahren mal in die Autostadt, wir gucken uns die mal an. Einfach jetzt mal so, junger Mann, hat Interesse an Autos, gucken wir uns das mal an. Ja, und dann war das meine erste große Fahrt mit 17, das war 2007. Und ja, sich die Autostadt angeguckt und natürlich, ach komm, wenn du schon mal hier bist, guckst du doch gleich mal dieses Stadion an. Ja, und dann, also an den Seiten sind ja die Tore, wo dann der Mannschaftsbus reinfährt. Und da kann man ja so ein bisschen in die Arena reingucken. Und dann war das dann irgendwie, das mag zwar komisch klingen, aber irgendwie wie verzaubert. Man hat sich das Stadion von innen angeguckt, beziehungsweise das, was man sehen konnte. Und dann hat das wie Klick gemacht und seitdem sind das mein Vater und ich, ja, die Besessen von dem Verein. Das ist natürlich sehr schön zu hören und zeigt auch, dass der VfL weit über die Stadtgrenzen hinaus von Wolfsburg attraktiv ist. Das möchte man ja immer nicht so gerne glauben oder woanders wahrhaben, aber du bist ja das beste Beispiel. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn man dann in Hessen rumläuft und sagt, man ist VfL Wolfsburg-Fan, dass das ja mitunter schwierig sein könnte, tief im Land von Hessen-Kassel oder Eintracht Frankfurt. Das ist bestimmt was Besonderes. Was erlebst du denn da als VfL-Fan im Exil sozusagen? Ja, genau, du sagst es. Also gerade hier in Hessen ist es eigentlich, bist du schon für alle durch die Bank weg schlecht angesehen, wenn du kein Eintracht-Fan bist. Also und ja, wie soll ich sagen, Hessen-Kassel, okay, da habe ich jetzt nicht so wirklich den Einfluss drauf, aber wenn man schon mal hier mit dem Auto durch die Stadt fährt und hat dann den Aufkleber hinten drauf vom VfL und hat vielleicht noch einen Wimpel, da wird einem schon mal blöd natürlich angeguckt und wenn man auch mal in der VfL-Jacke oder so durch die Stadt läuft, da kann man sich halt auch schon den einen oder anderen Spruch anhören. Also gerade, wenn man Wolfsburg-Fan ist, beziehungsweise wie uns die Mannschaften oder die Fans nennen von Frankfurt, wir sind ja so und so nur Plastik und das lassen die einen auch ganz klar spüren. Aber das wäre jetzt auch so, wenn ich jetzt Leipzig-Fan wäre oder so, dann wäre es trotzdem, also gerade die Frankfurt-Fans, die sehen uns ja sowieso immer kritisch und das ist manchmal nicht ganz einfach. Aber man muss halt drüber stehen und ja. Was macht denn den VfL dann für dich so besonders? Ich finde halt einfach, das Schöne an unserem Verein ist, dass es der VfL doch noch so viel mehr ist wie Fußball. Wir sind ich spreche jetzt mal von wir, obwohl ich ja leider dort nicht wohne. Wir sind eigentlich eine super schöne Stadt, die wirklich noch mehr zu bieten hat als ein Arbeitgeber. Wir sind super familienfreundlich, also ich kenne kein Fußballstadion, wo es einen Kinderspielplatz gibt im Stadion. Wir haben einen super Frauenfußball, wir haben eine super Nachwuchsabteilung und es gibt nirgendwo, bin ich der Meinung, ein Engagement von einem Sponsor, der so eng verwurzelt ist wie mit dem VfL Wolfsburg. Das ist ein besonderes Plädoyer, sehr schön und sehr, sehr passend zum 20. Bundesliga-Jubiläum, was ja in dieser Saison ansteht. Da ist ja auch der Fanmarsch geplant am 2. Oktober gegen Mainz. Da bist du mit dabei, beziehungsweise ich habe gehört, es gibt so ein paar Terminschwierigkeiten, oder? Ich muss sehen, wie ich arbeite. Kann sein, dass ich aus der Nachtschicht komme und dann natürlich erstmal schlafen muss. Ich muss mal gucken auf den Schichtplan, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber wenn es irgendwie möglich ist, werden wir auf jeden Fall dabei sein, weil 20 Jahre Bundesliga, ich meine, gut, ich bin jetzt leider noch nicht so lange Fan des Vereins, aber seit 2007 hat sich ja doch viel gedreht und es ist viel passiert, viele Höhen, viele Tiefen, viele geile Spiele, gab wirklich viele schlechte Spiele und man sollte das einfach gebührend feiern und das kann auch ruhig ganz Fußball-Deutschland wissen, dass das, was jetzt abgeht mit diesem Fanmarsch und die 20 Jahre, das vielleicht einmalig ist. Ja, das erhoffen wir uns natürlich alle. Und nebenbei wird ja auch der Film #20 weitergedreht, die Fan-Doku. Vor dem Spiel gegen Dortmund ist ja auch der erste Teaser zum Film über die Leinwand geflimmert und wird fleißig geteilt über die sozialen Netzwerke. Feedback auch sehr, sehr positiv bislang. Das ist ganz, ganz super. Vorher ist aber das Spiel natürlich noch bei Werder Bremen. Jetzt ist der VfL ja nach vielversprechendem Start eher durchschnittlich gelandet jetzt von den Ergebnissen. Ein Sieg, eine Niederlage, zwei Unentschieden lautet die Bilanz. Was erwartest du denn dann von dem Spiel in Bremen? Ja, ich würde sagen, es ist eine harte Nuss. Wir alle wissen in der Vergangenheit, wie es war. Eine Mannschaft hat einen Trainer rausgeschmissen. Der nächste Gegner oder beziehungsweise der Gegner war dann komischerweise immer unser VfL. Und bis jetzt hat leider nach einem Trainerwechsel unser VfL leider Gottes nie gut ausgesehen. Ich weiß es nicht. Also für mich ist das ein entscheidendes Spiel, muss ich ganz klar sagen. Ich habe überhaupt keine Tendenz. Mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich eher, dass es vielleicht ein Unentschieden gibt, weil jeder möchte sich jetzt dem neuen Trainer beweisen. Und man hat einfach im letzten Spiel gegen Dortmund einfach gesehen, wie leicht man doch unseren VfL knacken kann. Und ich denke mal, die Bremer werden auch in die Kerbe schlagen, wie Dortmund. Was glaubst du denn, wie der VfL sich in der laufenden Saison noch entwickeln wird? Wir haben ein eigentlich auch relativ gutes Spiel gemacht gegen Köln. Wir haben ein Bombenspiel gemacht gegen Hoffenheim, wo man wirklich Spielzüge, alles schön kombiniert, nur dieses Leder wollte nicht ins Tor. Jetzt hat man Probleme gesehen gegen Dortmund und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sich da noch viel ändern tut, weil gehen wir jetzt davon aus, man verliert jetzt blöderweise das Spiel gegen Bremen und unglücklicherweise das nächste Heimspiel gegen Mainz, dann muss man sich dann auch langsam hinterfragen, weil wie lange möchte ich das noch laufen lassen, weil ruckzuck haben wir Winterpause. Oder, also ich bin der Meinung nach, spätestens nach dem Mainz-Spiel steht man vor einem Scheideweg. Das klingt jetzt nicht so optimistisch. Woher nimmst du denn die Skepsis? Ich muss jetzt nochmal auf das Spiel von Dortmund zurückgehen. Man hat halt teilweise gesehen, wie einfach es gemacht worden ist. Da ging die Kombination zack, zack, zack, Spieler an Spieler diagonal. Die haben immer versucht, einfach nach vorne zu spielen, auch egal, wenn mal ein Fehlpass dabei war. Aber unser VfL hat es seit letzter Saison und bis jetzt einfach nicht geschafft, ein Spiel richtig schnell zu gestalten. Gibt es denn irgendwas, was dir Hoffnung macht? Also was vielleicht auch passieren muss jetzt in den nächsten Wochen? Ich bin halt einfach der Meinung, dass intern geklärt werden muss, was will man für einen Fußball? Möchte man einen attraktiven Fußball nach vorne spielen, à la Thomas Tuchel oder à la RB Leipzig? Oder möchte man den, ich sag jetzt mal, Fußball, der vor 5 Jahren in war, den Dieter Hecking momentan spielen lässt? Man muss halt selbst sich erstmal hinterfragen, was möchte ich für einen Fußball spielen? Kick and Rush oder spiele ich doch auf langsam aufbauen? Und solange die Frage nicht geklärt ist, wird auch unsere Mannschaft immer in der Luft hängen, weil man hat ja komischerweise gesehen nach der Halbzeit gegen Dortmund. Da ging es ja auf einmal. Da war ja Feuer drin, da war schnelles Spiel drin. Ich frage mich halt, warum der Trainer die Mannschaft nicht von Anfang an so begeistern kann. Das heißt, du siehst Dieter Hecking jetzt deutlich in der Verantwortung, auch in den nächsten Spielen. Ich möchte keine Trainerdiskussion lostreten, weil das hat der Trainer eigentlich nicht verdient. Aber ich frage mich halt, er schafft es ja immer wieder, die Mannschaft zu packen. Aber warum schafft er es nicht von Anfang an? Immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und auf jeden Fall sehe ich den Trainer in der Pflicht. Und dann muss man halt auch mal jemanden draußen lassen, wie ein Bruno Henrique, der gestern wirklich schwach war in der ersten Halbzeit. Dann muss man halt mal wirklich vielleicht einen jungen Spieler, mal wirklich vielleicht einen Josep Brekalo jetzt reinbringen. Ich meine, jetzt gegen Bremen, was soll er noch schlechter machen, wie es gelaufen ist gegen Dortmund? Man merkt, dass du dir ganz viele Gedanken machst über den VfL und dass der VfL möglichst bald wieder Erfolg hat. Danke dir für deine Meinung. Das war Kai Tresko. Er ist VfL-Fan aus Rothenburg an der Fulda in Nordhessen. 250 Kilometer von Wolfsburg entfernt, trotzdem Dauerkarte und bei den Heimspielen, wie jetzt auch gegen Dortmund, mit dabei. Danke dir für das Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei dir, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und mal eine Meinung von einem echten Nordhesse dir angehört hast. Kurzpassspiel. Der Rasen in der Münchner Allianz Arena bekommt jetzt eine Spezialbehandlung, nachdem wohl auch ein Pilzbefall dem Grün zu schaffen gemacht hat. Ja, bei Mitteln gegen Pilzbefall, da sollte der Greenkeeper mal bei Franck Ribéry nachfragen. Der hat bestimmt noch was in der Hausapotheke. In England bei Man United und Mourinho läuft es ja auch nicht so richtig rund. Gegnerische Fans nennen den Club schon den HSV von England. Und auch HSV-Investor Kühne prüft schon ein zusätzliches Engagement bei Manchester United. Denn er unterstützt ja nachweislich gern erfolglose Projekte. Ja, zählt man im Moment die Punkte vom HSV mit Werder und Schalke zusammen, dann haben die drei immerhin mehr geholt als Bayern im Juni und Juli. Schalke 04 hat auf der Geschäftsstelle eine neue Telefonnummer für die Fans eingerichtet, falls es Fragen gibt zur aktuellen sportlichen Situation. Also, wer auch immer Fragen hat an Schalke, der Verein ist unter der 0 zu erreichen. Fan-Infos. Viele werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, unsere Nummer 11, Daniel Didavi, hat sich etwas schwerer verletzt, muss operiert werden am Knie. Vom Meniskusproblem ist da die Rede und wird jetzt so 3-4 Wochen wahrscheinlich ausfallen. Daniel, an dieser Stelle gute Besserung. Komm schnell wieder auf die Beine, lass es dir gut gehen, denn du warst einer der Lichtblicke auch schon in dieser Saison für den VfL. Und ja, steh bitte möglichst bald wieder auf dem Platz. Das wollte ich zu Beginn erstmal loswerden. Dann kommen wir zum 18. Auswärtsspiel. Das steht am kommenden Sonntag, 25. September an. Und da geht der Kader der Bundesliga-Mannschaft wieder auf Reisen, nämlich auf die Fanclubs in der Region. 17 verschiedene Standorten findet das 18. Auswärtsspiel statt. Scheiße, jetzt habe ich den Versprecher doch gebracht. Nein, es sind das 18. Auswärtsspiel heißt das und 17 verschiedene Standorten wird das sein. Welche VfL-Spieler wo aufschlagen, erfährt man auf der Homepage des Vereins. Und das ist ja immer ein super Highlight für die einzelnen Fanclubs. Schön, dass das noch geklappt hat. Ist ja verschoben worden, das 18. Auswärtsspiel, jetzt in den September, am kommenden Sonntag. Viel Spaß und ich bin gespannt auch auf die vielen Fotos, die es da bestimmt geben wird. Dann steht ja das Auswärtsspiel in Bremen an. Dort gibt es noch freie Plätze bei den Mittwochswölfen, wenn man gerne mitfahren möchte. Aber man sollte bedenken, der Stehplatzbereich ist erfreulicherweise für uns auch schon ausverkauft. Es gibt noch Sitzplätze zum Preis von 40 Euro und die Gästekasse in Bremen öffnet etwa 2 Stunden vor Spielbeginn. Also für die, die noch gerne nach Bremen möchten, alles kein Problem. Karte gibt es aber nicht mehr im Stehplatzbereich. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Kombinationsspiel. Denn damit kommen wir zum Spiel des VfL Wolfsburg beim SV Werder Bremen am kommenden Samstag bei Sky um 18.30 Uhr zu sehen, wer nicht selbst im Stadion sein kann. Und zu diesem Spiel begrüße ich einen kompetenten Gesprächspartner. Er ist TV-Journalist in Bremen und Werder-Fan. Hallo, Patrick Kreitz. Ja, moin Lenny, grüß dich. Schön, mal wieder da zu sein. Ja, sehr gerne doch. Ihr habt in der englischen Woche auch ein Negativerlebnis gehabt. Mal wieder 1-2 verloren gegen Mainz. Last-Minute-Niederlage sozusagen. Wie bitter ist es? Hast du dich schon erholt? Ja, ich glaube, wenn man den Begriff bitter irgendwie im Lexikon nachschlägt, dann wird er demnächst so eine Anekdote von gestern zu sehen sein, weil, was soll man sagen, wenn man in den letzten 3 Minuten oder eigentlich in den letzten 2 Minuten der Nachspielzeit sich dann nochmal das Genick brechen lässt, das sitzt natürlich tief und vor allem dann, wenn man auch gesehen hat, dass es ja tatsächlich auch ein bisschen anders geht als die vergangenen Spiele. Es gibt viele bei euch im Umfeld, die sagen, die aktuelle sportliche Krise sei sehr absehbar gewesen und das schon seit längerem. Was läuft denn da insgesamt schief bei euch? Ja, das ist schwer in Worte zu fassen. Ich versuche mal damit zu umschreiben, dass vielleicht der Verein für diese, für diese sehr haarige Lage in der Liga sozusagen zu freundlich sein möchte. Das wäre so, glaube ich, das, was ich treffen könnte. Der Verein ist insofern zu freundlich, dass man sich natürlich immer wieder versucht, mit denen quasi rumzukommen, die man kennt, dass man Leute Positionen gibt, weil man ja schon lange verdient war vorher, sprich Viktor Skripnik als Spieler natürlich, große Figur, müssen wir gar nicht dran fragen, aber jetzt auch in der Leitung, also Marco Bode und Frank Baumann machen, glaube ich, zwar doch einen guten Job zurzeit, aber dass die wirklich mit Erfahrung vorher punkten konnten, sehe ich ja nicht. Also das ist wahrscheinlich einfach nur wegen der Vergangenheit im Verein gekommen, dass sie in diese Position sitzen und da müssen sie sich erstmal behaupten. Jetzt hast du Viktor Skripnik angesprochen. Kam die Trennung aus deiner Sicht zu spät? Ja, ich glaube, ich würde mich da tatsächlich auch anschließen. Also es wäre sicherlich für alle Seiten besser gewesen, eben wie viele es jetzt auch selber schon gefordert haben, im Sommer schon den Schnitt zu machen, weil einfach abzusehen war, dass eine wirkliche Entwicklung ja auch im letzten Jahr nicht stattgefunden hat. Also das war jetzt auch keine Rettung, die völlig verdient gewesen ist. Also klar, man hat extrem viel Einsatz gezeigt in diesem Endspiel gegen Frankfurt, aber das war halt irgendwie auch Glück, dass man da sich eben durchgesetzt hat und nicht der Leistung, die man sich sozusagen Wochen vorher aufgebaut hat. Und das ist genau das, was ich eben meinte, dass man zu freundlich ist, dass man zu familiär sein möchte und sagt, Mensch, nee, den Viktor, den kennen wir doch so gut, den können wir jetzt nicht einfach vor die Tür setzen, lass uns dann einfach dem nochmal eine Chance geben. Und dann ist natürlich ganz blöd, wenn es dann so läuft wie die letzten Wochen, nämlich dass man gemerkt hat, man hätte eigentlich schon viel früher die Reißleine ziehen müssen. Zu familiär ist ja jetzt eigentlich fast eher ein positiver Begriff, oder? Eigentlich ja. Aber ich glaube, dass das Geschäft zu hart. Weil man nämlich genau dann in solche Situationen kommt wie jetzt, dass man zu lange darauf rumdenkt, dass man jemanden, den man ja sozusagen ja einfach zur Familie zählt, ungern vor die Tür setzt. Deswegen, das kennt jeder aus seinem eigenen Kreis. Und wenn es dann so weit kommt, dann ist es natürlich noch schlimmer. Jetzt ist der Interimscoach aber auch aus dem ja sogenannten Werder-Stall, der Kollege Nuri. Was kann der denn eigentlich? Das wird sich zeigen, was er denn so kann. Ehrlich gesagt, richtig bewerten mag ich das nicht. Die Statistiken sprechen jetzt jedenfalls nicht völlig gegen ihn. Klar, wenn man sich vor Augen hält, dass er zum einen beim Regionalligisten VfB Oldenburg ganz gut gearbeitet hat, dass er die zweite Mannschaft auch in die dritte Liga geführt hat. Das sind natürlich auch Sachen, die für ihn sprechen. Aber was aus meiner Sicht eben dagegen spricht, ist zum einen einfach die mangelnde Erfahrung, weil man nämlich da schauen muss, wie es ist, wenn man in so einer großen Verantwortung steckt, nämlich den Bundesligisten vor dem Abstieg zu retten, ob das wirklich dann reicht mit dem, was er schon aufzuweisen hat. Und zum anderen eben auch wieder diese Problematik, in Anführungszeichen, dass man jemanden aus dem eigenen Haus da ans Ruder lässt. Und da möchte ich mal einen Kollegen von der Zeitung mit den vier Buchstaben zitieren, der da eigentlich einen ganz guten Spruch gebracht hat die letzten Tage in Bezug nochmal auf Kripnik: bitte keinen Nachfolger holen mit Stallgeruch, denn dann stinkt uns bald wieder. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Der VfL kommt ja auch mit einem 1:5 im Rucksack sozusagen. Was erwartest du denn vom VfL Wolfsburg diese Saison und was erwartest du von dem Spiel am Samstag? Ja, das ist, glaube ich, für uns jetzt auch die denkbar schlechteste Ausgangslage. Also der VfL Wolfsburg hat selber jetzt noch nicht so wirklich überzeugt, obwohl das Potenzial definitiv da ist. Dann hat man jetzt natürlich mit diesem 1:5 eine extrem hohe Bürde, die man mit sich rumschleppt und einfach auch sehr viel Wut im Bauch und hat gleichzeitig einen Gegner vor der Brust, der sicherlich sehr schnell sich verunsichern lässt. Und deswegen wird das sicherlich nicht leicht werden am Samstag. Ich glaube, mit einem Sieg jetzt gegen Mainz hätte man zumindest die moralische Komponente gut erfüllt und wäre da sicherlich etwas anders angetreten. Jetzt hat man noch so komplett diesen Nackenschlag im Gepäck, den man damit dran schleppt. Und das wird es auf jeden Fall nicht einfacher machen. Und ich glaube, wenn es ein Unentschieden gibt, dann darf Werder Bremen sich freuen. Jetzt hast du die Frage nach der möglichen Saisonaussicht für den VfL ein bisschen umschifft. Deswegen nochmal die konkrete Nachfrage. Was glaubst du, wie die Entwicklung sein wird, von draußen drauf geschaut? Ja, dafür würde ich jetzt sagen, bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber so als Außenstehender würde ich behaupten, das Potenzial ist ja auf jeden Fall da, denn man hat ja extrem gute Leute auch an Bord und damit müsste es eigentlich funktionieren. Und auch Dieter Hecking ist ja normalerweise jemand, der wirklich eine gute Ansprache findet und seine Leute auch erreichen kann. Also ich denke mal, das ist jetzt vielleicht wirklich nur so eine Momentaufnahme, aber im Endeffekt wird der VfL definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben und wahrscheinlich eher noch nach oben schielen dürfen. Kurios ist der Start in die Bundesliga-Saison ja insgesamt, kann man durchaus sagen. Bremen, HSV, Schalke unten, Leipzig, Köln, Frankfurt eher oben angesiedelt. Ist das verkehrte Welt oder doch ein Fingerzeig, wie die Saison laufen könnte? Ach, ich glaube, das ist das ursprüngliche, das grundsätzliche Kuddelmuddel am Anfang von der Saison. Also da achtet man natürlich dann schon ein bisschen mehr drauf. Aber dass Schalke definitiv bis zum Schluss unten darum kämpfen wird, in der Liga zu bleiben, davon, glaube ich, kann man überhaupt nicht ausgehen. Beim HSV ist es ähnlich, da sind auch vielleicht so ein bisschen die hausgemachten Dinge, die danach zusätzliche Verunsicherungen mit reinbringen, aber ich glaube, auch dort ist das Potenzial im Kader vorhanden. Muss man zwar aber auch zu Werder sagen, also ich finde auch, dass die Mannschaft nicht so schlecht ist, wie sie jetzt gerade da steht, aber dass es einfach werden wird, dafür gehe ich von außen, wird es auf keinen Fall. Also auch wenn jetzt da ein sehr erfahrener Trainer kommen würde, der wird sehr viel Arbeit vor sich haben und muss vieles tun, damit eben Grün-Weiß dann nicht unterm Strich steht am Ende der Saison. Was macht dir denn dann Hoffnung, wenn du bei Bremen in die Zukunft schaust? Sind es Spieler, Max Kruse, wenn der wieder zurückkehrt, ist ja unsere sozusagen Abgabe an euch, oder Spieler wie Serge Gnabry, was macht dir da Hoffnung? Ja, das sind auf jeden Fall Leute, mit denen man sehr viel anfangen kann, auch junge Wilde dabei, also auch ein Robert Dauer beispielsweise in der Abwehr, auch glaube ich jemand, den man so sehr nicht auf dem Zettel hatte vorher, aber spätestens nach Olympia dann auch gesehen hat, dass das jemand sein kann, wenn der sozusagen über seine mangelnde Erfahrung hinwegkommt, der auch eine gute Schlüssel sein kann und Gnabry sowieso, der ja auch im Moment eigentlich das ganze Offensivspiel anreißt, wo auch deswegen bei uns eben keiner da ist. Das sind schon gute Leute und auch Max Kruse würde helfen, wenn er denn nicht jetzt, was natürlich noch oben dazu kommt, so lange und auch gleich so früh schon in der Saison sich verletzt hätte. Also wie gesagt, das Potenzial ist, glaube ich, da und auch ein neuer Trainer kann insofern auch was bewirken, wenn einfach mal Leute wieder zum Zuge kommen, die unter einem anderen vorher keine Chance hatten. Ich denke mal, da war Hajrovic gestern einfach das beste Beispiel. Den hat man ja vor einiger Zeit ja bereits geholt und wirklich überzeugen konnte er bis dahin nicht. Man hat auch nicht so den Eindruck gehabt, dass man wirklich jemanden da geholt hat, der bei der WM damals wirklich ganz gut aufgetrumpft hatte für seine Verhältnisse. Und jetzt scheint sich ja zu wahrhalten, dass wenn man jemandem eine Chance gibt, dass es dann auch durchaus was bringen kann. Und das waren gestern auf jeden Fall zwei sehr erfrischende Zutaten, die Nuri da reingeschmissen hat. Zum einen halt Halbrovic, der es gleich mit dem Vorgedanken hat und zum anderen aber auch dann ein Usman Mané, der natürlich jetzt kein großer Spieler für die Zukunft sein wird, aber zumindest ein guter Ergänzungsspieler. Und wenn man auf die Bank guckt, auch in Melvin Lorenzen als Stürmer, der sicherlich sehr viel Potenzial hat, aber auch zuletzt nicht mehr so oft das zeigen durfte, da ist auf jeden Fall was machbar. Man muss es einfach nur sich auch eingestehen und muss auch darauf hoffen, dass der dann auf meiner Sicht hoffentlich neue Trainer auch mit den Leuten dann umgehen kann. Dann gib nochmal einen Tipp ab für Samstag. Ja, wie läuft gegen Wolfsburg? Da möchte ich mich jetzt eigentlich wirklich nicht aus dem Fenster legen. Ich sag mal, das Herz sagt 1-1, aber der Kopf sagt da vielleicht was anderes. Genau, nämlich 5-0 für Wolfsburg und bei Mario Gomez platzt der Knoten, 4 Tore. Kann ja passieren. Nee, so weit muss es dann bitte auch nicht kommen. Also bei aller Liebe, aber das kann er gerne sich für andere Gegner aufsparen. Kann ich verstehen, dass du so denkst. Das war Patrick Kreitz, TV-Journalist aus Bremen und Werder-Fan. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, auch bald. Neulich in der zweiten Liga. Ein Eintracht Braunschweig-Fan geht in Hannover an einem Irrenhaus vorbei mit einem großen Innenhof hinter einer hohen Mauer und hört von hinter der Mauer immer 96, 96, 96 und denkt sich, ja, ist ja ganz klar, dass da die ganzen Hannover-Fans alle in der Klapse sind und hört immer wieder 96, 96, wird dann doch neugierig und irgendwo in der Mauer ist so ein kleines Loch, da guckt er dann durch und kriegt voll einen Finger ins Auge und von drinnen hört er dann auf einmal 97, 97, 97. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für die heutige Folge des Wölferradios. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wie immer gilt, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir, wenn ihr was wissen möchtet, wenn ihr was sagen möchtet, wenn ihr was anmerken möchtet, etc., etc., etc. Ja, bei Facebook und bei wolfsblog.de. Ich bedanke mich für die inhaltliche Unterstützung bei Wolfgang und bei Sebastian. Und jetzt hoffen wir mal drauf, dass wir gegen Bremen 3 Punkte holen. Denn das wäre natürlich ein schönes Signal, dann auch sozusagen die Woche drauf, dann beim großen Fanmarsch gegen Mainz oder beim Spiel gegen Mainz locker flockig durchzumarschieren vom alten Stadion am Elsterweg als Brückenschlag zur Volkswagen Arena anlässlich des 20-jährigen Bundesliga-Jubiläums. Ich hoffe, da seid ihr alle mit dabei. Kommt, kommt, kommt. Bringt noch eure Freundin mit, die Oma und auch das Au-pair-Mädchen aus Mexiko. Das könnt ihr mir dann auch gerne mal vorstellen, wenn ihr möchtet. Ansonsten hoffe ich, dass ihr gut drauf bleibt diese Woche, dass wir aus Bremen 3 Punkte mitbringen. Und ja, denkt dran, bleibt geschmeidig und nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, nur der VfL.